Augen schauen deine Augen, Schatz. Sie funkeln wunderschön. So ein Engel wie dich hat man selten gesehen, denn du bist einzigartig, einfach wundervoll. Dich beschreiben, oh Mann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dafür gibt es keine Worte, Schatz. Du bist die einzige Frau für mich und hast im Herzen einen Platz. Guck, ich schenke dir mein Herz, es ist nur für dich. Die ganze Welt soll es wissen, ja, ich liebe dich. Du bist mein Leben, jeder Tag mit dir ist zuckersüß. Mit dir will ich mein Leben teilen, weil du mir jeden Tag versüßt. Und bitte glaub mir, ich mein alles ernst. Alles, was ich für dich schreibe, ist mein voller Ernst. Deswegen will ich, dass du bei mir bleibst. Bis ans Ende der Zeit, nur mit zwei ganz allein. Wir sind das Traumpaar und jeder soll es wissen. 6.11.08, ich will dich nie mehr vermissen.